Erster Jahwe wird die Erde leer und kahl machen, er wird ihr Aussehen verändern und ihre Bewohner zerstreuen. Zweiter, es wird allen Menschen gleich ergehen, egal ob Priester oder Volk, Herr oder Knecht, Herrin oder Magd. Auch Verkäufer und Käufer, Leiher und Verleiher sowie Schuldner und Gläubiger werden dasselbe erleben. Dritter, die Erde wird ganz leer und geplündert sein, denn Jahwe hat dies gesagt. Vierter, die Erde wird traurig sein und verwelken. Auch die ganze Welt wird schwach werden und die wichtigen Leute auf der Erde werden leiden. Fünfter, die Erde ist unrein geworden, weil ihre Bewohner die Gebote und das Gesetz übertreten und den ewigen Bund gebrochen haben. Sechster, deshalb wird ein Fluch die Erde zerstören und ihre Bewohner müssen dafür bezahlen. Viele Menschen auf der Erde werden sterben, sodass nur wenige übrig bleiben. Siebter, der neue Wein ist traurig und die Weinstöcke werden schwach. Alle, die früher fröhlich waren, seufzen jetzt. Achter, die fröhliche Musik von Trommeln und Zithern ist verstummt. Der Lärm der fröhlichen Menschen ist vorbei. Neunter, man trinkt keinen Wein mehr mit Gesang, denn der starke Alkohol schmeckt den Trinkern bitter. Zehnter, die leere Stadt ist zerstört und alle Häuser sind verschlossen. Elfter, auf den Straßen weinen die Menschen wegen des Weins. Alle Freude und aller Frohsinn auf der Erde sind verschwunden. Zwölfter, nur noch Leere bleibt in der Stadt und das Stadttor ist zerbrochen. 13. Denn so wird es auf der Erde und unter den Völkern sein, nur wenige Menschen bleiben übrig, so wie nach der Olivenernte oder der Weinlese nur noch Reste da sind. 14. Die Menschen im Westen rufen laut vor Freude und jubeln über die Größe Jahwes. 15. Deshalb sollen die Menschen im Osten und an den Küsten Jahwe, dem Gott Israels, Ehre erweisen. 16. Von den Enden der Erde hörten wir Loblieder, Ehre sei den Gerechten. Aber ich sagte, ich bin krank. Wehe mir! Die Menschen sind untreu und handeln sehr schlecht. 17. Angst, Fallen und Schlingen werden über dich kommen, du Bewohner der Erde. 18. Wer vor der Angst flieht, fällt in eine Grube, und wer aus der Grube kommt, wird in einer Schlinge gefangen. Denn die Fenster des Himmels öffnen sich und die Fundamente der Erde beben. 19. Die Erde zerbricht und reißt auseinander. Sie wankt und schwankt stark. 20. Die Erde schwankt hin und her wie ein Betrunkener und wackelt wie eine kleine Hütte. Die Last ihrer Sünden ist zu groß für sie, deshalb fällt sie und wird nie wieder aufstehen. 21. An diesem Tag wird Jahwe die Mächte im Himmel und die Könige auf der Erde bestrafen. 22. Sie werden wie Gefangene in eine Grube gesperrt und eingesperrt. Erst nach langer Zeit wird Jahwe sich ihnen gnädig zuwenden. 23. Der Mond wird sich schämen und die Sonne wird dunkel werden. Denn Jahwe, der Herr der Heere, wird auf dem Berg Zion und in Jerusalem König sein, und seine Herrlichkeit wird vor seinen Ältesten leuchten.